Modul 4, Aufgabe 3. Chronik der Wende, Donnerstag, 9. November 89. Noch am frühen Nachmittag des 9. November 1989 ist der westdeutsche Ministerpräsident Johannes Rau zu Besuch in Ost-Berlin beim Staatschef der DDR, Egon Krenz. Während dieses Besuchs spricht Krenz von bevorstehenden Gesetzesänderungen in der DDR. Um 17 Uhr beginnt die Live-Übertragung einer längeren Pressekonferenz im DDR-Fernsehen. Nach 2 Stunden, in denen nichts Wichtiges gesagt wird, erwähnt der Pressesprecher Günter Schabowski eher beiläufig, dass ab sofort Privatreisen ins Ausland ohne besondere Begründungen beantragt werden können. Bei den meisten Zuschauern dauert es eine Weile, bis sie verstehen, was gerade gesagt wurde, nämlich, dass die Grenze nach 28 Jahren endlich offen ist. Die Mauer ist gefallen. Am Abend gegen 21.30 Uhr stürmen die ersten DDR-Bürger in den Westen von Berlin. Die Grenzen sind nicht mehr zu halten, zu viele Menschen drängen friedlich über die Grenze. Auch an anderen Stellen der innerdeutschen Grenze strömen die Menschen in den Westen. Erste Reaktionen, Begeisterung und Fassungslosigkeit. Und dann umarmen sich die Menschen aus Ost und West und feiern zusammen, direkt auf der Berliner Mauer und am Brandenburger Tor. Das gibt's nicht nochmal. Das kann nicht wahr sein.